Die USA haben vor, in die amerikanische Einrichtung in den 8. Kreis des Hafens Busan, den die US-Truppen in Südkorea verwalten, das Jupiter-Projekt, einen Plan für den biologischen und chemischen Krieg einzuführen und demnächst auch in die US-Militärbasis Pyeongtaek mit größerer Fläche. Darüber berichtete ein Generalmajor des Generalstabs für biologische und chemische Abwehr der US-Armee am 1. März durch eine militärische Zeitschrift der USA. Damit kam es ans Licht, dass die USA die Vorbereitung auf einen verruchten Bio- und Chemiekrieg weiter forcieren.